Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. David hat bekommen, was er wollte und ich nicht. Und das ist ja jetzt unfair, das kannst du so nicht sagen. Der Changeman hat sehr verdient die Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie Comedy and Entertainment gewonnen und nicht ich. Du hast dich da gestern wirklich todkrank hingeschleppt. Ja, das ist nämlich das Ding. Es kann auch sein, dass, weil ich werde das nicht alles rausschneiden können wahrscheinlich, es kann sein, dass ich richtig hart ins Mikro huste während dieser Folge. Du hustest dran vorbei, aber ich bin seit über einer Woche krank und habe jetzt eine Woche lang von zu Hause immerhin gearbeitet. Also Montag war da noch ein Dreh, da habe ich mich dann ins Büro geschleift und zumindest den halben Tag noch bei diesem Dreh mitgemacht. Und den Rest der Woche musste ich aber jeden Tag irgendetwas dann doch machen, weil wir halt so viele Projekte gerade haben, dass es halt nicht ging, dass ich krank bin. Ich konnte nicht krank sein. Ich glaube, ich erlebe dich gerade auch tatsächlich das erste Mal mit schlechter Laune. Das habe ich auch so, also du bist schon so ein bisschen reizbarer als sonst. Ich bin richtig reizbar. Es gab heute so viele Momente, wo ich richtig pissed war, weil Leute irgendwie Montag schon, als ich ins Sachen nicht richtig gemacht habe. Ja, ich war dafür auf dem Oktoberfest und hab's mir quasi gut gehen lassen. Meine Nichte hatte nämlich Geburtstag und ich hatte der versprochen, dass ich hinkomme. Ich habe gerade null Zeit dafür, aber für die Nichte muss ein bisschen Zeit werden. An dieser Stelle trotzdem, ich habe dir das letztens schon gesagt, wenn man jemand gegen den Changeman antritt, dann hat man einfach keine Chance. Zu Recht. Deswegen hier nochmal Glückwünsche an ihn. Du wirst es ihm ja schon mal übermittelt haben. Ja. Du bist für mich, aber, das habe ich dir gestern auch schon geschrieben, der Gewinner der Herzen, mein Sieger der Herzen bist du auf jeden Fall. Und sicherlich auch für unsere Hörer. Ich muss sagen, ich war ja jetzt da, zum ersten Mal bei dem Goldenen Kamera Digital Award. Ich war schon mal bei der richtigen Goldenen Kamera. Und es hatte gestern wirklich das Feeling von dem letzten Webvideopreis. Also nicht den Webvideopreis, also nicht wie von dem letzten Webvideopreis, sondern so als wäre es der letzte Preis, der irgendwie noch was mit der Webvideoszene zu tun hat. Ja, wobei ich dann auch wieder so skurril, ich habe selber nicht geguckt, aber ich habe so skurrile Sachen gehört wie Newcomer des Jahres wurde von Kai Pflaume moderiert und gewonnen hat Frank Elzner. Frank Elzner. Ja, weil er letztes Jahr, der hatte doch. Ich glaube, wie viele Folgen von seiner komischen Interviewshow hat er gemacht? Ich glaube, der hat Gronkh gemacht, noch einen anderen und mehr. Ja, ich glaube, das war schon eine relativ große Reihe. War das eine Reihe? Ich habe davon zwei Folgen gehört und danach nie wieder. Und also, es ist schon ein bisschen skurril, dass dieser Mann Newcomer des Jahres wird. Letztendlich hat er lustigerweise genau dieselben Kinderkrankheiten wie auch der Webvideopreis. Weil das ist jetzt, glaube ich, auch erst das zweite Mal, dass sie das gemacht haben. Beim Webvideopreis war ja damals auch Kollega nominiert und alle haben sich drüber aufgeregt. Und ich finde, also in der Kategorie auch nominiert war Leroy zum Beispiel. Der Leroy will's wissen. Ist ein, Leroy will's wissen. Ungefähr genauso. Okay. Das ist ein super krasser Reportagekanal, weil es halt auch einfach, also anders als die ganzen anderen supergeilen Reportagekanäle. Das ist der farbige, oder? Genau, er sitzt im Rollstuhl. Da habe ich mal was gesehen, stimmt. War übrigens nicht barrierefrei, die Veranstaltung gestern, denn er musste hochgetragen werden. Hat er gewonnen? Nee. Zu Recht dann wahrscheinlich, weil haben sie den extra nicht gewinnen lassen, damit sie nicht auch ein bisschen skurril. Die haben, der macht richtig krass coole Reportagen, was echt krass ist, weil die können teilweise auf einem Level mithalten von den anderen coolen Reportagen. Steuerung F hat zum Beispiel gewonnen in der Kategorie Information. Also die ganzen von Funk, aber bei Funk ist halt ein Team von da mindestens 10 Leuten pro Kanal dahinter. Und der macht das so, wie ich das abschätzen kann, anscheinend alleine mit einfach einem Kumpel, der die Kamera hält. Der hat auch echt krass spannende Themen teilweise. Also dem hätte ich das sehr gegönnt, dem anderen auch. Der lustigerweise jemand, der halt aus Deutschland kommt, aber Content auf Englisch macht. My Name is Andong. Der macht so Kochvideos auch richtig aufwendig. Das Ding ist, ich habe es ja gesehen, Frank Elzner, der war sehr gerührt. War auch irgendwie ein sehr cooles Zeichen, ihm zu sagen, hey, wir nehmen dich hier irgendwie an als so ein Urgestein. Aber letztendlich, und das darf man nicht vergessen, die Goldene Kamera ist weniger ein Webvideopreis. Ein Webvideopreis. Als der Webvideopreis. Als alle anderen Art der Preisen, weil, wenn man sich die Viewzahlen anguckt, was das auf YouTube so erreicht hat, das haben ein paar tausend Leute geguckt. Also da war der Webvideopreis schon immer fetter oder auch andere Preisveranstaltungen fetter. Die machen das aber nicht für die Zuschauer, sondern die machen das, weil es inzwischen Teil ist von dem YouTube-Marketing-Event. Das heißt, da saßen im Publikum, das Publikum bestand nicht aus Fans, das Publikum bestand nur aus Marketing-Leuten, die Geld auf YouTube ausgeben. Ich habe mir aber sagen lassen, dass als dein Name vorgelesen wurde bei der Nominierung, ganz viel Applaus war. Das heißt, diese Marketiers. Ja, das sind alle die Marketiers, die diesen Podcast hören. Sage ich dir. Ja. Siehst du. Bist du selber mal in den Fokus. Genau, es war faszinierend. Ich glaube, bei mir und bei Sally von Sallys Tortenwelt gab es tatsächlich beim Namen so richtige so Fan-Ausbrüche. Ja gut, aber an Sally verdienen sich ja alle voll die Wolke, deswegen wahrscheinlich. Und an dir ja auch. An mir auch, das ist ja da, nee. Also, ja, ich wahrscheinlich saß hinten, die eine Ecke war Sky und die andere Seite war BookBeat. Genau. Ja, Rob Babel! Also das, ich weiß auch nicht, aber ich fand es sehr schön. Es war sehr schön. Auf jeden Fall. Ich fand es auch sehr schön, dass du diese Ehrung bekommen hast und nominiert warst. So, also ja. Ich meine, es ist ja für deinen Content, auch wenn du jetzt nicht so viel machst, aber ich habe jetzt gerade ein aktuelles Video wieder gesehen. Auf Hopbubble kommt demnächst, ich glaube sogar heute. Heute, ja, wenn der heute Podcast, kommt ein neues Video online. Heute kommt ein neues Video. Also da muss es und da wird man wieder sehen, wenn du mal was machst, dann ist das schon sehr, sehr geil. Und ich finde, ich habe mich dann auch für dich gefreut. Aber wie gesagt, sitzen noch in einem Raum, ist klar, dass wir beide uns die Eier kraulen. Das müssen auch die anderen entscheiden. Aber das leider gibt es jetzt nicht mehr so viele Preise. Wir haben es ja letzte Woche erst gesagt. Genau. Julius Award. Und der. Das sind Ende. Und Julius Award ist ja für kleinere Creator. Das heißt, das ist wirklich der einzige sozusagen für das gesamte Spektrum, so ein bisschen, der noch übrig ist. Ja. Und das fand ich gut, dass es den gibt, weil wir kritisieren ja gerne die Preise kritisieren. Auch auf YouTube schon ganz oft gemacht. Aber immer auch dafür gesprochen, dass es eigentlich auch gut ist, dass es sie gibt, was ja der Grund ist, warum wir sie kritisiert haben. Und ich fand das gestern eine tolle Veranstaltung. Gibt sicherlich aber auch wie die Sache mit Frank Elstner oder dass man halt als Moderator jemanden wie Kai Pflaume holt und nicht Leute aus der YouTube-Szene und so weiter. Das sind Dinge, die kann man sicherlich kritisieren, nur da muss man wieder mitdenken. Es ist halt eigentlich kein Preis, weder für die Nominierten eigentlich noch für die Zuschauer, sondern ein Preis, um eben zu zeigen, das ist die Bandbreite von YouTube. Guck mal, wir kriegen sogar Gesichter wie Frank Elstner und Kai Pflaume auf YouTube. Gebt uns euer Geld. Das ist und in dem Kontext. Ist jetzt für einen Preis nicht die beste Motivation, wie ich finde. Also wenn du einen Preis ausrufst, um Geldgeber ranzuholen, ist ja beim Computerspielpreis genau das, was wir auch zum Beispiel neulich erst kritisiert hatten. Dann existiert der Preis aus den falschen Gründen, aber du warst nominiert und das ist gut so. Ja, ich glaube, mein Argument ist ein anderes. Ich glaube, wenn man sich alle anderen Preise anguckt, die goldene Kamera selbst gibt es wohl nicht mehr, habe ich auch auf dem Event erst erfahren. Also die eigentliche Preis, nachdem der digitale Award benannt ist, nämlich der Fernsehpreis dahinter, war wohl dieses Jahr das letzte Mal, dass der stattfindet. Ist das, das war ja der, wo Joko und Klaas zuletzt. Ja, ich glaube, vorletztes Jahr haben sie das gebracht. Vorletztes Jahr, schon 3 Jahre. Aber genau, also anscheinend ist das durch. Echo gibt es ja auch nicht mehr. Oscars haben jedes Jahr Probleme. Also diese ganzen Preise scheinen alle den Berg abzugehen. Der Videopreis scheint es nicht mehr zu geben, soweit wir das abschätzen können. Und auch alle anderen, also es gab ja mal den Play Award auf den Video Days und so. Aber das ist genau das Ding. Ich glaube, das kriegst du halt auch nicht mehr finanziert. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, einen Preis zu machen, tatsächlich diese vielleicht unschöne Variante zu sagen, okay, dann es gibt halt einen Preis, aber der Preis ist halt mehr eine Werbeveranstaltung als ein so selbstloses Ding. Und das einzige selbstlose Ding, was es tatsächlich wirklich noch gibt, ist dann der Julius Award. Oder der Anti-Web-Videopreis, der ja hoffentlich auf deinem Kanal demnächst wieder ist. Den müssen wir dieses Jahr wieder vergeben, auch wenn es keinen Web-Videopreis gibt. Den machen wir auf jeden Fall. Der wird sich durchsetzen. Eine Sache, die sich vielleicht auch demnächst durchsetzt, ist das jetzt schon eine Folge, die wir mit dem neuen Design bringen? Weil wir haben noch nicht, glaube ich. Wir haben nämlich im Reddit-Forum einen Vorschlag bekommen und haben sich wirklich nahezu alle, die das gesehen haben, haben sich dafür ausgesprochen, dass wir das übernehmen. Du hast, glaube ich, mit dem Ersteller schon gesprochen. Ja, wir sind noch im Gespräch. Ich habe nicht mehr geantwortet, leider, weil ich krank war. Ich muss mich gleich entschuldigen an dieser Stelle. Tu das, weil das ist mega geil. Also wir haben gesagt, mit ein paar Tweaks und kleinen Änderungen würden wir das übernehmen. Und dann seht ihr vielleicht in der nächsten Woche schon pünktlich zum Tourstart das neue Lästerschwestern-Design. Ja. Endlich ist dieses räudige Foto, das du aus einem Screenshot zusammengebastelt hast. Kann das sein, dass das sogar. Nee, das ist nicht auf dem Anti-Web-Videopreis, aber das ist tatsächlich irgendein Thumbnail gewesen. Das war aus dem Video, wo wir über YouTube gesprochen haben. Ich glaube, weil sich die Startseite irgendwie verändert hat. Irgendwie das sowas. Kann sein, ja. Es gibt noch zwei weitere Updates. Und zwar einmal zu Renate Künast, das hatten wir letzte Woche. Da hatte ein Berliner Gericht ja entschieden, dass Drecksfotze keine Beleidigung ist. Völlig zu Recht. Zumindest in dem Kontext. Ja. Es ja Sachbezug hatte. Sachbezug. Und jetzt hat ein Anwalt den Richter angezeigt mit dem Vorwurf, dass der Richter diese gerichtliche Entscheidung aus politischer Überzeugung getroffen hätte. Und das fand ich spannend, dass man das anzeigen kann. Also ich bin mal gespannt, was daraus wird und ob das tatsächlich am Ende so, wenn sich am Ende rausstellt, dass das tatsächlich so ist und der dafür Recht bekommt, fände ich das sehr spannend, weil in Amerika funktioniert das ganze Rechtssystem ja so. Also es ist ja dieser ganze Gag auch mit dem Supreme Court, dass sozusagen die republikanischen Präsidenten und die demokratischen Präsidenten sich immer darum streiten, sozusagen, wer jetzt als nächstes einen Richter, weil die immer auf Lebenszeit benannt werden, da reinsetzen darf, weil dann eben der Gerichtssaal auf Ewigkeit, bis der Typ halt stirbt, politisch in eine oder in die andere Richtung wiegt. Ja. So. Also weil halt die Republikaner sagen so, nö, wir sehen Abtreibung und gleichgeschlechtliche Ehe und Marihuana und Waffen und so weiter, haben wir alle unsere Meinung zu. Und die Demokraten, nee, wir sehen das irgendwie alles liberaler. Und da wird überhaupt nicht basierend auf irgendwie dem Grundgesetz oder irgendwie versuchen, die Argumente irgendwie gegeneinander abzuwägen, sondern nö, das ist meine politische Meinung und die vertrete ich auch als Richter. Ja, aber ich meine, wenn diese politische, also in dem Fall ist es ja so, dass es im Grunde am Strafgesetzbuch vorbeigeht. So, also wenn du sagst, es gibt den Tatbestand der Beleidigung und dann wird das, aber kommt das nicht zur Bestrafung, weil deine politischen Ansichten dem entgegenstehen, das kann ja nur rechtswidrig sein. Ja, ich bin mal gespannt. Also es ist ja auch davor bist du ja auch in den USA nicht gefeit. Das heißt, wenn deine politische Einstellung dich zu irgendwas verleitet als Richter, wo du eine Entscheidung triffst, die gegen... Ja, aber kannst du dafür belangt werden als Richter, wenn du eine falsche Entscheidung triffst? Weil dafür gibt es ja eigentlich höhere Gerichte. Also es ist ja ganz oft der Fall, dass ein höheres Gericht, ein niedrigeres Gericht quasi, ist das richtige Wort, niedrigeres Gericht, überstimmt. Und dann wird ja der Richter nicht für belangt, weil er die falsche Entscheidung getroffen hat, sondern einfach jemand Höheres hat was anderes gesagt. Ich kann hier wieder nur wiederholen, dass wir beide keine Rechtsexperten sind, aber es klingt auf jeden Fall skurril. Ja. Aber ich find ja gut, dass auf jeden Fall jemand dagegen vorgeht. Renate Künast wollte ja selber in Berufung gehen und landet dann wahrscheinlich einfach vor einem höheren Gericht und die entscheiden dann hoffentlich auf einer cooleren Basis. Ja. Wer jetzt auch vor einem höheren Gericht erscheinen darf, ist Jörg Sprave und die IG Metall, nämlich die YouTube-Gewerkschaft FairTube. Die sind tatsächlich irgendwie am letzten Tag der Frist, hat YouTube die jetzt tatsächlich eingeladen. Obwohl wir ja eigentlich der Meinung waren, dass das vielleicht nicht so notwendig ist. Aber wir wurden dafür auch zitiert. Das ist mein Highlight der Woche. Nicht die goldene Kamera, sondern wir wurden zitiert, ich glaube, beim Spiegel. Im Spiegel, ja. Und zwar, ich zitiere jetzt mal hier richtig. Weird, also merkwürdig, finden diese Ansicht die YouTuber David Hein und Robin Blase. In ihrem Podcast Lästerschwestern argumentieren sie, dass die meisten Videomacher auch noch Merchandise und andere Standbeine neben YouTube hätten. Zudem zwinge die Firma niemanden, um 9 Uhr in ihrer Arbeitsstätte zu sein. Vielmehr gelten nur die Hausregeln. Doch gerade diese Arbeitswelt verwandelt sich mit der Plattformökonomie. Offenbar auch deswegen beteiligt ist die IG Metall. Fand ich super spannend, weil das irgendwie so eine 20-Minuten-Diskussion, die wir hatten, runterbricht. Anführungszeichen weird. Ja. Ende der Anführungszeichen. Das haben wir ja so nicht gesagt. Es ging ja um, wir haben ja sogar die einzelnen Punkte von Jörg Sprave, die er in einem sehr skurrilen Video angeführt hatte, wo er unter anderem sagte, dass YouTube als Arbeitgeber verpflichtet sei, diese und jene Dinge zu tun. Also das Thema Scheinselbstständigkeit und was wir dazu gesagt haben, fließt alles mit rein. Also man bekommt im Artikel so ein bisschen das Gefühl, als hätte der Autor, fände das auch wichtig und richtig, dass YouTube. Wer ist denn der Autor? Also der scheint ja diesen Podcast zu hören. Ein Journalist, an den wir jetzt Grüße schicken, denn der scheint diesen Podcast zu hören. Danke dafür, dass du uns zitierst. Also erstmal so, aber trotzdem klingt das irgendwie komisch, wenn du sagst, weird ist das Einzige, was. Also beim nächsten Mal kannst du uns gerne auch eine E-Mail schicken und dann können wir dir nochmal ein richtiges Statement geben. Da zu dieser ganzen IG Metall und Jörg Sprave Nummer, ich bin ja sehr gespannt, was daraus wird. Und auch aus diesem Treffen, weil ich das so weird fand, dass Jörg Sprave wirklich dann sich dahinstellt und sagte, wir treffen uns oder sonst. Ihr werdet verklagt wegen DSGVO. Ich glaube, eine Sache. Hatte er verklagen tatsächlich in den Mund? Das war schon eine relativ klare Drohung. Ja. Aber ich habe es letztes Mal auch gesagt, Gewerkschaften sind ja was ganz Wichtiges. Nur die Frage ist, macht das in dem Kontext Sinn? Wir kommen gleich zu einem ähnlichen Thema, wo auch die Frage ist, so, kann man bei diesen Plattformen diese Regeln so anwenden? Ich stelle mir halt die Frage, zum Beispiel dieses DSGVO-Ding. Ja. Ob die sich darüber bewusst sind, was das im Umkehrschluss bedeuten könnte. Also wenn sozusagen es wirklich am Ende heißt, okay, dass YouTube Algorithmen benutzt, um uns Videos zu empfehlen, ist tatsächlich ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung, weil YouTube da Daten über uns speichert, also über unser View-Verhalten, die wir nicht einsehen können und wo wir nicht verstehen, wie die Korrelation zwischen dem Algorithmus und den Empfehlungen ist. Das würde ja uns als YouTuber auch insofern betreffen, dass meine und deine Videos nicht mehr empfohlen werden. Und also es geht aus ja die Frage, wäre der Umkehrschluss, dass YouTube diese Daten offenlegt, wär Option 1? Vermute ich nicht. Oder wäre der Umkehrschluss, dass YouTube sagt, gut, dann schalten wir halt in Deutschland den Empfehlungsalgorithmus ab, weil das bringt uns nämlich zu Part 2 dieser Story, Leistungsschutzrecht. Da gibt es ein Update, das war ja mit Artikel 11 stark verknüpft auch mit Artikel 13, zwei der Artikel, die bei der ganzen Urheberrechtsdebatte groß auf der europäischen Ebene eine Rolle gespielt haben. Und in Frankreich, da ist es jetzt das erste europäische Land, das das schon umgesetzt hat. Und so früh? Ja, die waren sehr schnell. Aber Frankreich war ja auch einer mit der Regelsführer, ne? Genau, die haben es ja auch sehr hart gepusht bei sich. Also es hieß ja dann auch am Ende in der Verhandlung, dass Frankreich ja auch mit Deutschland gedealt hat, dass Deutschland dann am Ende da auch alles zugestimmt hat. Mhm. Da ist jetzt das erste Mal der Fall, dass dieses Leistungsschutzrecht greift. So was Ähnliches gab es in Deutschland ja auch schon mal. Und in Frankreich, ups, wer hätte es erwartet, ist jetzt genau das Gleiche passiert wie in anderen Ländern. In Spanien gab es, glaube ich, auch mal einen ähnlichen Fall, wo Google News dann abgeschaltet wurde. Denn eigentlich, was das Leistungsschutzrecht ja dann sagt, oder was Artikel 11 quasi sagt, oder zumindest das Gesetz in Frankreich jetzt so umgesetzt hat, ist, dass wenn Google auf News-Überschriften oder auf kleine Absätze aus News verweist, dann müssen sie dafür den Verlegern, die geschrieben haben, Geld bezahlen. Mhm. Und da haben sich die Verleger natürlich mega gefreut, haben krass eine Lobbyarbeit betrieben in der EU, weil sie gesagt haben, ja, Geld, geil, endlich gibt's mehr Geld von Google. Und jetzt hat Google gesagt so, ja, also ihr wisst schon, dass wir auch einfach nicht mehr drauf verweisen können. Ne? Also wir sind da nicht drauf angewiesen, wir können das auch einfach nicht mehr machen. Und die Verleger alle so, surprised Pikachu-Face. das könnt ihr doch nicht machen. Und das ist doch, also ihr nutzt doch jetzt euer Monopol aus. Da habe ich einen lustigen Tweet von Julia Reda gesehen. Die hat nämlich erklärt, dass in Deutschland tatsächlich das Kartellamt schon 2016 entschieden hat, dass eben kein Thema von einem Monopol ist. Weil ein Monopol, oder in dem Fall ist es ja sozusagen ein Monopson, mein Lieblingswort. Dass du übrigens jedes Mal googeln musst. Deswegen steht sie auch so separat im Text, weil ich nachgucken musste. Also quasi ein umgekehrtes, also quasi jetzt nicht, dass du nur einen Verkäufer hast, sondern nur einen Käufer hast. Also Google ist ja im Moment der einzige Käufer eigentlich, der zumindest auf großer, was jetzt die größte Suchmaschine ist, die Sachen einkaufen kann, also ein Monopson. Und du bist nicht gezwungen, Sachen zu kaufen. Also dafür gibt es halt kein Gesetz. Also ein Monopol ist quasi so ein Schutz der Käufer, dass du halt nicht einfach deine Macht ausnutzt, um irgendwie irgendeinen Scheiß mit deinen Produkten zu machen. Aber umgekehrt heißt das nicht, nur weil du eine große Firma bist, bist du gezwungen zu kaufen, egal was die Leute andrehen. Ja. Das wäre ja mega. Könnte ich jetzt einfach zu Google gehen und sagen so, hier, ich bin der einzige Anbieter von Rob Bubble Videos. Ihr müsst die mir abkaufen für 1 Million pro Video, bitte. Denn wer soll die sonst nehmen? Also du bist ja tatsächlich der einzige Anbieter von Rob Bubble Videos. Ja, und deswegen ist es tatsächlich, und es ist in Frankreich ist es jetzt halt einfach so, dass sie halt kein Geld bekommen. Und, Das heißt, sie haben im Grunde einfach auf diesen Newsseiten sämtliche Verlinkungen deaktiviert. Gibt es die nicht mehr? Oder wie? Also das habe ich mir tatsächlich nicht angeguckt, weil es auch auf Französisch wäre. Aber so wie ich es verstanden habe, geht es ja vor allem um diese Absätze und die sind halt jetzt einfach nicht mehr Teil davon. Sehr gut. Und dementsprechend. Ich glaube, in Portugal oder Spanien, da haben sie tatsächlich damals, als das da gab es schon einen ähnlichen Fall, da haben sie halt einfach komplett das Google News-Ding einfach komplett abgeschaltet. Haben gesagt, gibt es halt nicht mehr in diesem Land. Tschüss. Ja, gut, das schützt im Grunde auch in der Zukunft noch nicht so vor so Sachen wie, was passiert mit YouTube, aber es ist der erste Rückschlag zumindest in der Richtung. Also es lässt gut schließen. Ich habe auch gesehen, dass einige CDU-Politiker schon sehr empört gepostet hatten, auch irgendwie eben genau dieses Monopol, die Monopolstellung in den Mund genommen haben, auch da wieder beweisen, sie kennen das Wort Monopson gar nicht, so wie Robin Blase. Ja, das beste Wort. Man lernt immer was in diesem Podcast. Apropos Wörter nicht kennen, Robin. Mhm. Ich habe einen ganz speziellen Fall für dich. Und zwar jemanden, der sich mit lyrischer Finesse schon immer ausgezeichnet hat. Flair. Mhm. Ja, ist, glaube ich, diese Woche in aller Munde gewesen, vor allen Dingen bei der Berliner Polizei. Ja. Der Flair wurde nämlich, falls ihr ihn nicht kennt, ist ein Rapper. Der macht Rapmusik. Kennst du einen Song von dem? Nein. Gut, ich nehme ihn auch nicht. Ich habe mich mit Flair jetzt nicht großartig auseinandergesetzt, außer die Geschichten, die man hört. Und dass er halt so einer ist, der vor der Kamera steht und so, du schau dir auf dein Maul drauf. Und genau das hat er jetzt auch gemacht, denn er wurde von der Polizei angehalten, ist mit seinem Auto durch die Straße gefahren, wollte mit seiner Freundin essen gehen. Und dann hat die Polizei wohl einen U-Turn gemacht, extra, weil sie ihn erkannt haben. Und haben ihn angehalten, haben festgestellt, ja, der junge Mann hat gar keinen Führerschein dabei. Und weil Flair sofort ausfallend wurde, haben sie ihn dann auch erstmal direkt in Verhandschellen gelegt. Und Flair hat dann, wie gesagt, mit ausgewählter lyrischer Finesse Dinge gesagt, die ich jetzt einfach mal, wir hätten sonst normalerweise einen Audio-Snippet eingefügt, aber da Flair online auch jedem gedroht hat, das Video zu teilen, was übrigens, das ist der Witz bei der Sache, von seiner Freundin gefilmt wurde. Und auch von der geteilt wurde anscheinend. Und es gab jetzt auch die Theorie. Nee, warte, zu der Theorie kommen wir später. Lass uns erstmal dazu kommen, zu meinem kleinen Transkript. Robin, das sind meine Lieblingsstellen. Du wirst so Ärger bekommen. Du wirst so Ärger bekommen, du Fanboy. Du Fanboy fährst mir hinterher, weil du mich kennst. Fährst mich hinterher, weil du mich kennst. Du Fanboy fährst mich hinterher, weil ich Flair bin. Du Fanboy. Du neidischer Fanboy. Und das hört sich schon fast wie ein Songtext an, finde ich. Im Grunde schon. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so. Vielleicht kann er sich nur in Songtexten äußern. Wie das der Polizist auch ausgehalten hat, sich diesen Bullshit an den Kopf ballern zu lassen. Also, die beide Polizisten, der eine hat ihn festgehalten und der andere stand halt vor ihm, hat dann irgendwann Verstärkung angefordert, weil Flair sich nicht mehr einbekommen hat und auch meinen Lieblingssatz dann losgelassen hat. Ich schwöre, ich fick dein Leben, wenn du meine Frau einmal anfasst. Ich schwöre, ich mach dich kaputt. Ich schwöre bei Gott, ich mach dich kaputt. Das ist wirklich wie so eine Song, wie so ein Songtext. Das war ja damals meine Idee für Haftbefehl, die Krimiserie. Auch eine Krimiserie über einen Rapper. Ja. Und die Idee war, der kommuniziert die ganze Zeit nur in Songtexten. Ja. Also nur in solchen harten Gangster-Rap-Lines. Vielleicht ist das wirklich so. Ich glaube, wenn man da ein Beat runterlegt, du kannst ja mal Beatboxe doch mal. Das kann ich leider nicht, ich bin voller Kälte, ich kann nur reinhusten. Und jetzt los. Achso, okay. So. Du bist doch hier Mitarbeiter. Ja. Ich schwöre, ich ficke dein Leben, wenn du vor eine Frau einmal an. Okay, das wiederholen wir auf der Bühne, auf der Tour gleich nochmal. Also ich hab von dem Ding mitbekommen, durch Twitter, weil da hat ein Journalist drei Videos gepostet, die, wo man sich dann fragt, wie ist denn das ins Netz gekommen, wenn seine Freundin das aufgenommen hat? Und Flair hat da drunter dann auch fleißig mitkommentiert. Also es war dann einen Tag später eine Shitstorm-Welle brach los, weil die Polizei hat dann getwittert, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen möchte und dass diese Aufregung nicht verstanden wird. Flair hat losgeschossen. Denn was halt eigentlich passierte, war, dass man ihm unterstellte, er wäre nicht mit Führerschein gefahren. Und Flair sagte aber, nein, ich habe aber einen Führerschein. Das Ding ist, Flair hat einen Führerschein gemacht. Der hatte den verloren. Er wurde ihm abgenommen, weil er wahrscheinlich zu schnell gefahren ist. Hat den dann ein paar Jahre oder Monate nicht nutzen dürfen. Jetzt hat er ihn wiederbekommen. Hat aber vergessen, ihn abzuholen. Nun muss man sagen, er hat einen Zettel bekommen von der Ausstellbehörde. Und hat den aber auch zu Hause vergessen und hatte keine Dokumente, die beweisen, dass er einen Führerschein dabei hat. Ich kenne jetzt das, die Rechtslage da nicht. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, weil er pochte dann auch auf Twitter und auch in Interviews oder auch auf Instagram hat er einen Livestream gemacht, wo er erklärt hat, er fühlt sich verarscht, ja. Jede Woche wird er angehalten und ständig die Polizei pickt ihn raus, das sind alles Fanboys. Er nennt die Polizisten auch immer wieder du Schwanz. Und, aber ich finde, man macht das sehr genderneutral. Es gibt dann so eine weibliche Polizistin, die dann kommt und dann nennt er die auch du Schwanz. Das fand ich sehr. Soweit habe ich es gar nicht mehr geguckt. Beim zweiten Video war mein Arschlochfilter diese Woche schon ordentlich voll. Und habe dann war dann, wie gesagt, sehr überrascht, als er dann, er hat gegen Katja Burkhardt, die ja bei RTL-Moderatorin ist, und dann auch sagte so, ja, er ist ohne Führerschein gefahren. Und dann hat er immer wieder darunter, ja, du Lispeltante, ich hab einen Führerschein. Und postete immer wieder diesen Schriebs, ja, auf dem Stand, dass er seinen Führerschein nur. Aber ist das denn verboten? Also muss man mit einem Führerschein deiner Person fahren, wenn du ihn vergessen hast? Und jetzt die Frage, wenn du ihn zu Hause vergessen hast, ist das weniger dramatisch? Aber ich glaube, darfst es ist du noch mal, fahren, wenn du ihn noch nicht abgeholt hast? Ich glaube, du darfst nicht ohne Dokument fahren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt sein kann. Also oder dass du sagen kannst. Ich glaube auch, dass das also rein rechtlich ist das wahrscheinlich nicht erlaubt, aber normalerweise würdest du dafür nicht verhaftet werden. Die Polizisten sind ja auch nicht doof. Du wirst jetzt sagen, na, der Flair, der ist ja ein Kluger, der lernt daraus. Nee, Dienstag haben sie ihn gleich wieder rausgezogen, also 2 Tage später, und er hat wieder seinen Führerschein nicht. Die sind ja oft, also muss man ihm lassen. Diese haben sich auf den eingeschossen. Aber wenn er einer ist, der sowieso wirklich entweder zu schnell fährt oder eben solche Sachen macht, dann. Ist ja die Frage, bei dringendem Tatverdacht darfst du dann auch nicht. Also es gibt ja einen Grund. Also die wissen offensichtlich, dass er seinen Führerschein nicht abholt. Also sehen sie ihn und gucken halt, hey, hat er das jetzt gemacht? Nö, hat er nicht. Es ist wie bei uns. Also bei uns in der Straße, da ist halt immer, da parken immer Leute im Halteverbot, weil es einfach nicht genug Parkplätze gibt nachts. Und jede Nacht. Ja. Um zwischen irgendwie so 8 und 10 kommt da ein Polizist vorbei und gibt erstmal einen Strafzettel, weil er halt weiß, dass das da ist. So, ist jetzt, also der pickt da nicht auf den Leuten rum, der weiß ja nur, das ist eine Straße, da machen wir einmal als Stadt pro Nacht 100 Euro. Das ist wie so ein Blitzer aufzustellen. Ja, dann eben, und weil du halt weißt, da rasen Leute. Das ist die Frage, darfst du das bei einer Einzelperson auch machen? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall fühlte sich sehr unfair behandelt und hat das vor allen Dingen auch bei Twitter, ist er dann gegen jeden zu Felde gezogen. Es war wunderschön, diese gerade unter dem Polizeitweet mitzulesen, weil unter anderem sich dann die BVG einmischte und sagte, hey, bei uns kannst du einfach mit der Bahn fahren, dann sparst du dir dieses die Schikane von der Polizei. Und er drohte dann auch jedem an, er sagte, alle, die große Internet-Eier haben, können morgen um 12 bei mir, und hat er seine Privatadresse oder so, keine Ahnung, er hat irgendeine Adresse genannt, da kann man ihn dann um 12 Uhr treffen, um sich mit ihm gegenseitig. Und das machen wir jetzt, wir gehen jetzt mit dem Podcast on the road. Nein, das machen wir nicht. Das wäre super. Das wäre mega geil. Flair, Hand of Blood wird leider ausgeladen, wir laden Flair ein. Und dann muss jemand gegen ihn boxen. Wir sollen irgendwann machen, dass wir so eine Außenreportage. Wir gehen einfach so raus mit dem Mikro auf die Straße, interviewen Flair. Ja. Das Ding ist ja, der ist 37 Jahre alt, also ein Jahr jünger als ich, und verhält sich halt trotzdem immer noch wie einer, der gerade wie 14 seinen ersten Führerschein. Das hast du ja auch gedacht, dass der irgendwie Anfang 20 ist. Oder so ein Kinder, so einen vorzeitigen krass. Kinderführerschein oder so. Nee, der ist 37. Es geht aber noch weiter, denn die Polizei hat durchsickern lassen oder hat sehr öffentlich bestätigt, dass dieses Video von Flair oder zumindest seinen inneren Kreisen an die Medien gespielt wurde. Und einen Tag nach diesem Ding, also am Montag, am Sonntag ist das Ding passiert, hat er ein neues Album angekündigt. Ach, ja, was für ein Zufall. Ist das nicht ein Zufall jetzt bei dem ganzen Medienrummel? Wir machen jetzt auch gerade Medienrummel für ihn. Die ganzen Flair-Fans hier in der Community, die holen sich jetzt sofort das neueste Album, David. Wir sind reingefallen. Wir machen das aber ständig. Also wir sehen auch bei Spotify, wen die alles hören. Die hören alle nur Eminem. Ja, siehste, Eminem ist die einzige Sache. Also, ob es jetzt ein Promo-Move war oder nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er extra im Kreis gefahren ist, um zu hoffen, dass dann eine Polizeistreife kommt und die er dann anbellen darf. Aber ich glaube, es war sehr günstig, dass das Album erscheint, glaube ich, auch erst im Dezember. Er hat es jetzt einfach angekündigt, ist dahingehend ist er nicht unclever für Selbstpromo, ihm aber beim Reden oder beim normalen Verhalten zuzugucken, das ist schon eine ganz schöne Qual. Ich hatte letzte Woche auch so einen Moment, da wäre ich fast so ausgerastet wie Flair. Wäre ich fast losgegangen, hätte Leute als Schwanz bezeichnet. und zwar hat YouTube mir die Verifizierung entzogen von meinem Kanal. Da bin ich richtig wütend gewesen. Während wir im Podcast saßen. Das war wirklich, also wir haben die Aufnahme abgebrochen, haben in dem Moment eine Nachricht von Robert Hofmann bekommen, der gesagt hat, so, habt ihr das schon gesehen? YouTube hat mir die Verifizierung entzogen. Dann habe ich in mein E-Mail-Postfach gesehen, habe ihm geschrieben, so, ja, ich, mir auch, ich habe auch so eine E-Mail bekommen. Und dann kam David, nö. Nee, bei mir ist alles wie vorher. Also, aber das Witzige war, genau an dem Tag habe ich, ich hatte neulich wegen irgendeiner speziellen Sache, genau wegen der S-Geschichte, wollte ich meinen Instagram-Account verifizieren lassen. Ich gebe ja auf den blauen Haken jetzt nichts, aber das war, wäre irgendwie nötig gewesen. Und habe dann halt, ne, du musst ja dann dein Pass reinschicken. Und dann kam zurück nach einer Woche, nö, dein Account erfüllt die Erwartungen nicht. Dabei habe ich mehr Abonnenten bei Instagram als du oder Robert. Und ihr habt beide einen blauen Haken. Ja, aber das ist auch nicht, das ist so, wir haben beide einen blauen Haken bei Instagram und du nicht. Und bei YouTube wollten sie uns die Haken wegnehmen, aber dir den übrig lassen. Ja, aber und Robert Hofmann hat mehr Abonnenten als ich. Das hat keiner von uns dreien verstanden. Und irgendwie hat niemand irgendwas verstanden. Ja, also, sodass ich kann mal erklären, was in dieser E-Mail stand. Also in dieser E-Mail stand, hey, es war so eine generische E-Mail, du hast direkt gesehen, so, also weil wir auch den Vergleich hatten zwischen Davids E-Mail und der E-Mail, die ich bekommen habe. Das war so eine Auto-E-Mail, wo halt sozusagen autofillmäßig eingefügt wurde. Hallo, du Robin. Bist nicht qualifiziert oder du bist qualifiziert, weil bei der nicht qualifiziert E-Mail war so ein falscher, war so ein falsches Zeichen noch mit drin, so eine eckige Klammer, die mitten im Satz stand. Also war wirklich so, als man hätte jemand so ein Google-Form halt einfach da reingepastet. Müssen sie auch so machen. Ich meine, wie wollen sie sonst an alle YouTube-Leute die E-Mails schicken? Aber dadurch wusste ich sofort, nachdem ich das einmal von Robert gesehen habe, dass es mir jetzt auch passiert. Weil da stand dann drin, wir haben bei YouTube entschieden, wir ändern die Richtlinien, wer verifiziert sein darf. Du musst jetzt richtig wichtig sein, um verified zu sein. Und die Theorie, die jetzt auch hinterher so ein bisschen durchgesickert ist, es geht halt vor allem darum, halt die ganz großen, die Unternehmen, die so ein Will Smith oder ein Jack Black, die jetzt auch groß auf YouTube sind, die halt krass zu verify, dass halt sichtbar ist, okay, das ist wirklich der Will Smith. Und der David Hein. Genau, weil David Hein, der ist so relevant, ja. Der kriegt einen Haken. Also die hatten auch in dieser Mail oder so hatten sie, glaube ich, auch geschrieben, dass es über die YouTube-Relevanz hinausgeht, also dass sie wohl geguckt haben, wie viele Abonnenten hast du, aber auch wie viel Traffic wird über deinen Namen über YouTube heraus auf anderen sozialen Netzwerken Da erzeugt. Bist du einfach riesig, David. Mega riesig. So riesig, dass ich nicht mal einen blauen Haken bei Instagram bekomme. Aber auf Tumblr, da bist du richtig. Auf Facebook, wo ich gar nichts mache. Und auch sonst nicht wüsste, wo mein Name großartig im Umlauf. Also das vielleicht, weil du ein Buch geschrieben hast. Sie haben deinen Namen bei Amazon gefunden. Das ist es. Oder sie sind vielleicht auch Hörer des Podcasts. Vielleicht. Aber warum bin ich da nicht dabei? Vielleicht, weil meine Stimme alle einlullt. Aber also genau diese Verwirrung, die wir hatten, die empfand auch halb YouTube, also Globus, weltweit. Ja. Das war nicht nur auf Deutsch bezogen. Das können die ja nicht manuell geprüft haben. Und du hattest dann skurrilste Fälle gehört von auch von US-amerikanischen Kanälen, die riesengroß waren, denen man das entzogen hatte. Und es gab einen ganz speziellen Fall von CCP Grey, von dem ich noch nie gehört hatte. Was, du kennst CCP Grey nicht? Nee, was ist das? Das ist einer der Oldschool-Erklär-YouTuber. Also quasi. Ich gucke nicht so viel Englisch. Noch vor, kurz gesagt und so weiter, so der Typ gewesen, der so animierte Erklärvideos macht, aber halt, die sind um einiges weniger aufwendig animiert, als ich vor kurz gesagt. Aber es ist so ein Typ, der halt als auf Englisch, schönstem britischen Englisch, quasi Sachen erklärt und dann ist das so schön animiert in so einem Stickfigure-Style. Unendlich lange dabei, also richtig großer Kanal. Und der ist ein Kanal, wurde gesperrt. Der hatte keinen Zugang mehr und da ist richtig Panik bekommen. Es war irgendwie an einem Freitag und YouTube hatte halt auch da irgendwie keinen Ansprechpartner für ihn, weil halt Wochenende oder so. Und hat richtig Panik bekommen, weil scheiße, mein Kanal ist weg. Am Ende stellt sich raus, er hat ihn wiederbekommen. Und ich sag mal genau, was das Zitat war. Er hat dann nämlich rausgefunden, warum sein Kanal gesperrt wurde. It looks like my channel access was suspended for impersonation. Impersonation of CCP Grey. Also sein Kanal wurde ihm gelöscht. Weil er ein Fake-Account war von ihm. Das ist ja. Also sie haben den echten Kanal gelöscht, weil sie dachten, das ist doch ein Fake-Kanal. Das ist wie diese, also ist nicht ganz das Gleiche, aber wie mein Video von, ich weiß nicht mehr, was es war, aber eines meiner Videos wurde von Studio 71 gesperrt. Aber nicht von Studio 71 Deutschland, sondern von Studio 71 Amerika, die meinten, oh, da haben wir doch einen Claim drauf, das sperren wir den weg. Und haben nicht gewusst, dass ich ja bei Studio 71 Deutschland unter Vertrag war zu diesem damaligen Zeitpunkt. Und dann musste ich Deutschland anrufen und sagen, könnt ihr mal in Amerika fragen, warum die mein Video sperren, das euch gehört oder quasi das bei euch eingelagert ist. Also auch sehr skurril, zum Teil wissen die nicht untereinander, was sie da machen. Und keiner hat so richtig, also ich, also auch dieses Argument, was du sagst mit Will Smith, ich, so richtig verstanden habe ich das nicht. Also verstanden hat es, glaube ich, wirklich keiner. Vor allem, weil sie, also das Argument, warum sie gesagt haben, dass sie es ändern, ist, dass sie damit Impersonation reduzieren wollen. Also, dass Leute irgendwie Fake-Accounts erstellen. Aber wann ist das denn jemals vorgekommen, dass irgendwie ein Fake-Account erstellt wurde, ganz viele Abonnenten gemacht hat und der dann verified wurde, sodass der Typ, der den eigentlich echten Account hatte, da saß und dachte so, ja, das ist mein Account ist gar nicht mehr echt. Und es gab ja, ich bin noch nie untergekommen. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo das gang und gäbe war, dass Leute sich als große YouTuber ausgegeben haben. Ja, auch wir hatten das, wenn man so diese WDR 360 damals noch, das heißt ein Reporter-Doku gedreht über ApoRed. Mhm. Da hatten wir das, dass wir selber fast drauf reingefallen wären, weil wir unter einem ApoRed-Video geguckt haben zu einem Gewinnspiel von ihm. Und da hatten wir gesehen, ach krass, ApoRed, Top-Kommentar, hat noch mal ein Gewinnspiel in die Kommentare gepostet, was noch mal ganz andere Konditionen hatten. Das wollten wir schon mit in den Beitrag nehmen, bevor wir mal gemerkt haben, so, warte mal, das kann eigentlich gar nicht sein. Dann haben wir gecheckt und das war nicht ApoRed, das war ein Fake-Account von ApoRed. Und das ist uns auch nur aufgefallen, weil das war noch so eine Zeit, wo die Abo-Zahlen nicht neben dem Namen standen. Und deswegen und jetzt wusstest du es nicht. Jetzt ist ja auch so eine Zeit lang, ne, du hast jetzt den Haken daneben gehabt und die sind farblich ja, glaube ich, sogar hinterlegt gewesen. Genau, und das ist, also deswegen, also dieses Thema, ich bin verified. Also es gibt tatsächlich, also auf Instagram sehe ich keinen großen, warum wolltest du es unbedingt haben, aber auf Twitter ist verified zu sein eine sehr wichtige Sache, weil das bedeutet, wenn du andere Leute antweetest, die auch verified sind, ist das bei denen auf jeden Fall sichtbarer in den Notifications. Bei YouTube hat es den krassen Vorteil, dass deine Kommentare halt viel mehr auffallen. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich verified bin, weil ich ja auf ganz vielen anderen Kanälen auftauche. Und ich kommentiere super gerne mit in den Kommentaren und ich lese jeden Kommentar auch von Videos, die nicht auf meinem Kanal erscheinen, zum Beispiel bei Follow Me Reports. Und ich kommentiere ganz oft bei Follow Me Reports mit. Und da finde ich super wichtig, dass man dann erkennt, dass das tatsächlich mein Account ist. Der Algorithmus bewertet deine Kommentare auch insofern, dass, wenn du jemandem antwortest, solche Kommentare dann nach oben gezogen werden. Das heißt, dass du relativ weit oben dann in den Top-Kommentaren immer die siehst, wo du auch mit, zum Beispiel mit kommentiert hast. So. Und das dementsprechend, das ist schon relativ wichtig. Ansonsten hat das keinen großen Nutzen gehabt. Deswegen war der Aufschrei jetzt nicht riesig, aber es gab schon eine ganze Menge Leute. Es gibt noch eine Sache, wenn du verified bist, dann tauchen in der YouTube-Studio-App tauchen die Kommentare noch mal separat auf. Aha. Also du kriegst nochmal einen extra Hinweis, hier ein großer, wichtiger YouTuber hat auf dein Video kommentiert. So, also auch krass, das ist extra gewesen. Deswegen, verified ist dafür krass. Ich bin übrigens auf Twitter nicht verified. Das ist falsch. So die einzige Plattform, auf der ich nicht verified bin, muss. Ja. Regt mich auf, richtig. Es verletzt mich in. Hallo, ich bin. Ich bin für den Preis nominiert gewesen, den Frank Elstner gewonnen hat. Die, diese Verified-Nummer ist jetzt wieder rückgängig gemacht worden. Ja, also ich fast schon still und heimlich. Also, und zwar, also lustigerweise heute, das ist jetzt ja genau eine Woche her, heute kam die E-Mail, dass sie es umgedreht haben. Irgendwie einen Tag später ist es aber schon auf Twitter von Susan, der Geschäftsführerin von YouTube, die irgendwie schrieb, ja, wir hören euch. Ich habe das Zitat hier, ich kann das vorlesen. We heard loud and clear how much the badge means to you. Channels that currently have verification will now keep it without appeal. We'll continue reviewing those channels to ensure we're protecting creators from impersonation. Wen habe ich denn bitte impersonated? Ich verstehe nicht, hat sich da vorher keiner Gedanken gemacht, was dieser Schritt in irgendeiner Form bewirken könnte, weil, also so wirkt es tatsächlich so ein bisschen. Also es ist auch wieder so ein Ding, wo ich echt denken müsste, das hat doch, also jeder muss doch, ich glaube, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass es so viele große YouTuber trifft. Weil die haben das wahrscheinlich über einen Algorithmus gemacht und haben gedacht, so, okay, wir setzen die und die Kriterien ein und das sind die Kriterien, die wir für sinnvoll halten. Und dann hat das Engineering-Team das umgesetzt, hat einfach gesagt, und go. Und dann hat es plötzlich halb YouTube getroffen, also ups. Also vielleicht hat es alles einfach übertrieben. Ich bin relativ sicher, dass es alle außer mir getroffen hat. Weil in Wirklichkeit ist nämlich der einzig wichtige YouTuber aus dem Planeten David Hein. So nehme ich. Ja. Und sie wollten dich schützen vor Impersonation. Ja, weil bei mir nämlich immer, alle schreiben immer Behind ohne A. Dabei wollen sie einfach nur ein Behind-the-Scenes hochladen von irgendeinem Film. Und dann hat wieder jemand gedacht, er war es gar nicht. Ja. Wir reden mal noch über ein Thema, das uns alle betrifft, nämlich das Klima. Ja, letzte Woche. Wart ihr letzte Woche auf der, fasst euch mal in die Nase, wart ihr euch auf der großen Klimaschleife? Jetzt muss ich mich tatsächlich an der Nase fassen. Ja, wir beide. Und zwar mit einem Taschentuch. Wir haben extra noch Fingerarbeit. Wir haben den Tag, so gut es geht, freigehalten, weil wir wollten nämlich mit der ganzen Firma, also die ganze richtig coole GmbH quasi als Firma streiken. Es waren auch alle da, außer mir und mir, dir und Claudia, meiner Freundin und Geschäftspartnerin. Also die beiden Geschäftsführer quasi waren nicht mit dabei, weil sie sich um unsere kranke Tochter kümmern musste und nicht selber krank im Bett lag. Ja, und richtig geil. Ich hab das Rambo-Video schneiden müssen, weil es kein, stimmt, ist kein Cutter gab. Weil der Cutter auf der Demo war. Es war richtig, richtig dumm. Aber ich wäre so gern da gewesen. Es waren Millionen auf der noch Straße. Jetzt. Es war richtig krass. Weltweit. Deutschland gehörte mit zu den größten Ländern, wo sich am meisten Leute auf die Straße gestellt haben. Es war wirklich toll zu sehen. Aber immerhin, guck mal, wir haben zumindest durften die Mitarbeiter. Und die haben das auch ganz toll gemacht und streiken gegangen. Es ist trotzdem, ich finde das wahnsinnig interessant, weil gerade entwickelt sich etwas, was ich so nicht verstehe. So diese Anti-Klima-Nummer, das hat man im kleinen Detail immer wieder gehabt, aber jetzt kommen diese Greta Thunberg-Hasser noch dazu. Und das ist halt. Die gibt es ja schon seit längerem, aber die sind jetzt noch lauter geworden. Die fühlen sich jetzt total bedroht, weil dieses Mädel halt auch überall zu sehen ist. Nun war sie diese Woche auch in New York beim UN-Klimagipfel und hat wirklich eine sehr leidenschaftliche Rede gehalten. Mega gut. Und ich würde sagen, wir können hiervon mal zumindest ein kleines Snippet einfügen. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Greta war außer sich. Also ich finde, ganz viele haben das auch geteilt. Und ich fand das zumindest für diese Inbrunst, die sie da hat, fand ich das richtig klasse. Wer das nicht so klasse fand, war Donald Trump. Mal wieder, der getwittert hat, ja, Mensch, die wirkt ja wie ein glückliches Mädchen mit einer rosigen Zukunft. Hat er so geschrieben, ist natürlich ganz, ganz fiese Ironie. Das ist, glaube ich, der positivste Twitter-Eintrag, den ich von ihm in Jahren gelesen Mega, habe. Ja. Der Rest ist immer nur Liar, Witch Hunt und all diese ganzen. Ja, vor allem diese Woche, weil diese Woche, das fällt jetzt ein bisschen aus dem Thema raus, aber man muss es einmal gesagt haben. Die Impeachment-Proceedings haben angefangen, weil nach all diesen Skandal, also es ist jetzt wirklich, gibt ja mehr als genug Scheiße, für den man ihn hätte schon irgendwie rankriegen können. Nee. Jetzt hat er es übertrieben. Und zwar ist rausgekommen, dass er mit dem ukrainischen Staatschef darüber gesprochen hat, was denn die Ukraine so tun kann, um Biden, also seinen demokratischen Gegenkandidaten, loszuwerden. Und wenn sie das nicht machen, dann zahle ihnen keine militärische Hilfe mehr gegen Russland. Ich glaube, dieses Gespräch hat doch das Weiße Haus selbst veröffentlicht, oder? Oder zumindest ja, das ist so diese typische Taktik. Sie haben eine Memo von dem Gespräch veröffentlicht. Das heißt, sie haben sozusagen Leute, die anwesend waren, haben nach ihrer besten Erinnerung eine leichte Zusammenfassung des Gesprächs veröffentlicht. Das Lustige ist aber, was dem Ganzen noch vorhergeht, das haben sie nur gemacht, weil nämlich ein Whistleblower, ein CIA-Mitarbeiter gesagt hat, mir reicht's jetzt, Leute, ich erzähle jetzt der Welt, was in diesem Telefonat passiert ist. Warum hat das Weiße Haus gesagt, so, nee, warte mal, mach das mal nicht, wir haben hier so eine Zusammenfassung, da steht das alles drin, musst du nicht machen. Mach mal nicht. Tatsächlich haben sowohl der Senat als auch das Haus, das mussten die machen, weil das alles andere wär wohl ein Verbrechen gewesen, auch dafür gestimmt, dass dieser Whistleblower-Report veröffentlicht wird. Und da hat jetzt also wirklich ein CIA-Mitarbeiter, quasi so wie ein Edward Snowden bei der NSA damals, also halt einfach so ein Whistleblower, aus dem Geheimdienst, hat halt gesagt, so hier, ich habe Informationen, dass der Präsident versucht, Hilfe von einem anderen Land zu bekommen, die ihm in der Wahl hilft und dass er sozusagen hier so politische Gegner auszuschalten. Quid pro quo, sozusagen mit der Macht als Präsident versucht, politische Gegner auszuschalten, genau. Und warum die Ukraine? Weil das da irgend so eine Verschwörungstheorie gibt, weil nämlich Obama wohl irgendwann in der Ukraine Druck gemacht hat, dass die, weil da gab es irgendwie so einen Korruptionsskandal, dann haben die irgendwie den Typen, der da für als Inspector General oder sowas zuständig war, haben die dann abgesetzt auf Druck der USA hin unter Obama. Da war ja Biden der Vizepräsident und Bidens Sohn hat zu der Zeit in der Ukraine gearbeitet. Ach du Scheiße. Und die quasi Verschwörungstheorie ist irgendwie, dass Bidens Sohn halt irgendwas mit dieser Absetzung zu tun hat und dass das, ne, und dass die Ukraine das irgendwie, ne, also es ist irgendwie, ist mega, mega komplex, aber das Ding ist, also diese ganze Story. Dass Trump das dann überhaupt versteht. Stimmt gar nicht. Okay. Aber abgesehen davon, selbst wenn sie stimmen würde, ist das, was er halt da gemacht hat, hochgradig illegal. Es ist sogar so weit, dass im Fernsehen quasi Leute da sitzen und sagen, das, was der Präsident hier gerade gemacht hat, ist Hochverrat. Und auf Hochverrat steht in den USA die Todesstrafe. Ja. Aber doch nicht in jedem Bundesland. Ich glaube, auf föderalem Level. So auf ja? Ja? Ja? Nein. Doch. Also die Todesstrafe hat nicht jedes Bundesland, aber auf Staatsebene sozusagen gilt die Todesstrafe auf Verrat. Wow, okay. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Bist du sicher? Ja. Okay. Ja. Also es gibt jetzt dieses Impeachment-Movement. Genau, also das Ding ist sozusagen, die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, dafür brauchen die doch aber 2/3 des Senats. Genau, also das Ding ist, das Haus, und das ist, glaube ich, das, was damals bei Bill Clinton auch passiert ist oder so, das Haus kann dieses Impeachment machen und im Haus haben die Demokraten die Mehrheit. Damit das sozusagen dann aber auch durchgeführt wird, muss der Senat mit einer 2/3-Mehrheit zustimmen. Das wird nicht passieren, weil das halt voller Republikaner sind. Oder man müsste halt die Republikaner irgendwann überzeugen davon, dass das, was er halt macht, nicht okay ist. Das wird nicht passieren, aber okay. Aber dann würde er tatsächlich abgesetzt werden. Es kann aber halt sein, dass das Haus ihn trotzdem impeacht und der Senat halt sagt, nö. Und dann kann er weiter Präsident bleiben, aber er wurde trotzdem quasi impeached. Er ist nun weiterhin Präsident. Wow, was sind das für Zustände? Ja, also ich bin mal mega gespannt, wie das weitergeht. In Brexit gab es ja auch das lustige Update, dass jetzt ja auch der oberste Gerichtshof Boris Johnson gesagt hat, hey, du darfst überhaupt nicht das Parlament hier wegschicken. Also es ist super lustig. Wir kommen völlig weg von dem ursprünglichen Thema. Aber ich finde, ich muss sagen, das waren so die schönen Momente dieser Woche. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja. Der nicht so schöne Moment war, wie Leute halt auf dieses krasse Klima-Movement reagiert haben. Also gerade auf Facebook war das wieder schön zu beobachten. Das ist wirklich so, bei uns im Forum schrieb einer, also Forum, Facebook kann dann auch mal weg. Und das kann man wirklich so unterschreiben. Das ist wirklich so eine Plattform, die braucht niemand mehr, weil die ganzen, es ist so wie so ein kleines Biotop für die Trottel. Da hat sich eine Gruppe namens Fridays for Hubraum gegründet. Ja. Über 300.000 Mitglieder haben die innerhalb von wenigen Tagen gesammelt. Und das ist eine Gruppe, in der im Grunde nichts anderes passiert als Greta Thunberg-Bashing und so Sachen wie, ja, eure Kinder, die zu Fridays for Future gehen, könnt ihr mit folgenden Maßnahmen, könnt ihr mal selber bombardieren. Ihr könnt ihnen ja mal die Heizung abstellen oder kein Wasser mehr geben, weil das schützt nämlich die Umwelt. Also so Postings von Embryos bzw. Amöben für andere Amöben. Und es hat sich so durchgezogen, dass selbst ich, der also meiner Ansicht nach mit dieser Bubble gar nicht in Berührung kommen dürfte, habe einen Spiegelartikel gelesen, es geht um einen Deutschen, der, ist schon ein bisschen länger her jetzt diese Geschichte, aber sie zieht sich gerade, ist ein Deutscher, der in Kamerun festgehalten wird, das ist so seine Heimat, ist da hingefahren mit seiner Familie und wird seitdem festgehalten, weil es heißt, er würde das Land politisch destabilisieren wollen durch WhatsApp-Gruppen. Es ist ein kleiner Skandal und darunter in den Kommentaren hatten sich die Leute auch beschwert, weil sie sagten, aber warum greift denn da die deutsche Diplomatie nicht? Und dann schrieb darunter eine Dame, ja, die sind alle mit Greta beschäftigt und dann so Kotz-Smiley. Und dann habe ich der da darunter geschrieben und dachte, also nichts davon hat irgendetwas mit Greta Thunberg zu tun. Ich finde das so abstrus, dass diese Leute sich in so einen Strudel aus Scheißigkeit hereinbewegt haben. Das Ding ist, ich wo sie ihren Hass, egal wo sie haben, die haben so einen Drang überall. Das hat nichts mit dem Sachverhalt zu tun und du musst trotzdem, ja, Greta Thunberg, bla bla bla. Also das ist völlig abstrus, was das für Ausmaße angenommen hat. Also es gibt natürlich die Leute, die sich davon rüberziehen lassen. Ich finde das so faszinierend, weil es so eine, also es zeigt einfach diese Macht von Social Media, die von quasi diesen Gruppen, die einfach wissen, wie man das nutzt, inzwischen einfach für alles mobilisiert werden können. Also du kannst einfach von heute auf morgen, wenn irgendwas sozusagen, irgendeine Gruppierung bildet sich, kannst du sofort mit dieser Desinformation und diesen ganzen Bots und was weiß ich, Gruppen sofort dafür sorgen, dass es irgendwie ein Counter-Movement gibt und es plötzlich zu einer polarisierten Debatte wird. Das finde ich so faszinierend. Also es geht ja wirklich um eine Sache, bei der es keinerlei Zweifel gibt von der Wissenschaft. Ja. Und trotzdem, und eigentlich von der Politik auch größtenteils nicht. Also es ist jetzt nicht so, als würden, also auch eine Angela Merkel und so weiter sagt ja nicht, den Klimawandel gibt's nicht. Ja, bis auf die ARD, die wirklich konkret sagt. Genau, die AfD leugnet das, aber selbst in der FDP ist ja dann eher nur die Frage so, ja, okay, es gibt's halt, aber was machen wir halt dagegen? Ich weiß nicht, wir müssen halt die Wirtschaft schützen. Aber diese skurrile Frage ist, okay, was macht man dagegen? Und auch da gibt es nur eine Antwort, nämlich alles anders machen und krass einfach den Hebel umreißen. Und das wäre, glaube ich, für viel zu viele, die in solchen Gruppen aktiv sind, zu viel Veränderung. Aber das Ding ist, ich glaube das gar nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass sehr viel Desinformation gestreut wird. Und das wird halt, das ist ähnlich wie bei den ganzen Rechten. Das ist ganz viel Geld, was investiert wird in solche Mechaniken. Also ich weiß nicht, wie man nach Cambridge Analytica und all diesen Sachen noch bei solchen Sachen, gerade wenn es auf Social Media oder auf Facebook und so weiter so groß wird, nicht hingehen kann und sagen kann, okay, warte mal, in wessen Interesse passiert das denn eigentlich gerade? Wessen Interesse ist es denn, dass diese Informationen die ganze Zeit verbreitet werden, irgendwelche Fake News verbreitet werden über eine Greta Thunberg? Und dann hast du halt in den USA hast du halt diese ganzen großen Milliardäre, die ja auch für Trump immer das ganze Geld da raushauen, so ein Robert Mercer oder die Koch Brothers und all diese ganzen, oder der eine Koch Brother, den gibt es ja, den anderen gibt es nicht mehr. Aber es ist, also, das ist ja alles. Also es hört sich immer an wie so eine Verschwörungstheorie, aber es ist halt sozusagen, es gibt ja die ganzen Beweise. Also es ist richtig, richtig krass. Und klar gibt es auch einfach Vollidioten, die einfach sagen, ich muss dagegen sein, weil es verbietet mir irgendwas. Ich meine, das Gute ist ja, dass sich im Internet nicht nur diese Leute zusammenfinden, die dagegen sind, sondern eben dann auch einfach Millionen zusammenfinden, die auch durch Social Media organisiert auf die Straße gehen. Und dann ja, also ich kann nur hoffen, dass sich das weiter trägt und weiter Druck gemacht wird, weil auch in Deutschland kam ja dann irgendwie kurz vorher dieses neue Klimapaket, was auch einfach nur lächerlich ist für das, was eigentlich gemacht werden muss. Aber ich hab neulich im Zuge von den Protesten in Hongkong mal so eine Zahl gehört. Ich weiß nicht, worauf die basiert, also auf welcher wissenschaftlichen Analyse, ob es überhaupt eine war, ob es so eine Theorie war, eine philosophische. Aber es gibt wohl so eine Theorie, dass wenn 3% der Bevölkerung quasi sterben? Ja, sich weigern, aha, dass das reicht, um den Klimawandel trotzdem zu begünstigen. Nein, dass das reicht, um Stillstand zu verursachen. Okay. Also es war quasi in Hongkong die Theorie, dass wenn nur 3% der Bevölkerung sozusagen auf die Straße gehen und sagen, so, wir streiken jetzt und wir machen ja alles dicht und wir arbeiten nicht mehr, dass das schon reicht, um irgendwie, ich glaube, es waren 3%, dass das schon reicht. Na, aber es würde ja bedeuten, bei 80 Millionen Deutschen wären wir jetzt, wenn es irgendwie 1,4 Millionen Demonstranten waren, sind wir schon relativ nah dran an diesen 3%. Mhm. Ich hätte das nur irgendwo gelesen, es fällt mir nur gerade ein, deswegen, ich habe es nicht nochmal recherchiert. Es kann auch sein, dass es eine ganz andere Zahl war oder ich einfach irgendwie einen Blödsinn rede, aber ich muss das nochmal nachgucken. Ist ja, im Grunde ging es uns ja ein bisschen auch darum, auch da diese Gegenbewegung nochmal anzusprechen, beziehungsweise diesen immensen Internet-Hass. Also diese Gruppe, von der ich sprach, Fridays for Hubraum, ist dann auch kurzzeitig offline genommen worden, beziehungsweise archiviert worden. Und zwar von den eigentlichen Betreibern, weil die wohl gar nicht am Kommen sehen, wie sehr das aus dem Ruder gelaufen ist, weil sich dann immer mehr Leute eingefunden haben in dieser Facebook-Gruppe und Hetze und dann auch wieder die obligatorischen Morddrohungen dazu kamen. Ich kann es, also es ist auch das ist wieder so ein Ding, ich verstehe einfach nicht, warum, wenn du irgendwas doof findest, zum Beispiel den neuen Star Wars oder dass es draußen zu warm wird und dein erster Impuls ist, jetzt möchte ich jemandem sagen, dass ich ihn absteche. Was ist mit diesen Leuten? Ich kann ich frage mich auch mal, wo sind diese Leute? Also, was sind das für Menschen? Die sitzen im Kino und gucken den neuen Joker-Film, Robin. Ach ja. Denn das ist das Neue, das ist gerade der Aufreger da drüben. Ich habe den Film jetzt auch gerade eben gesehen. Ich komme aus der Pressevorführung quasi ganz frisch und ich kann dir sagen, Robin, mir dürstet es nach Blut. Mir dürstet es wirklich nach Blut. Das ging jetzt so weit, dass drüben sich sogar Warner Brothers, also der Verleih des Filmes, entschuldigen musste. Um das mal ganz kurz für die Leute aufzufangen, die gar nicht wissen, worüber wir reden. Joker, ja, einer der großen Gegner von Batman, bekommt seinen eigenen Standalone-Film, seine Origin-Geschichte. Es wird quasi erzählt, wie ist der größte Gegenspieler von Batman so geworden, wie er ist. In den Comics ist es so ein wahnsinniger Massenmörder, der halt, ne, der durch eine Clownsmaskerade und durch ständiges Lachen auffällt. Der Film ist jetzt gestartet, ist mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, ist gezeigt worden auf ein paar Festivals, unter anderem auf dem Filmfestival in Venedig und hat da tatsächlich den Hauptpreis gewonnen. Ich glaube, die Goldene Palme ist das in Venedig. Waren ganz viele überrascht, weil bei solchen Festivals, um den Hauptpreis zu gewinnen, dann ist man meistens eher so ein stilles Drama aus Korea oder was sehr experimentell ist. Und dass dieser Film gewonnen hat, hatte viele überrascht. Das hat den Hype um den Film angekurbelt. Und der startet in den USA am 4. Oktober, bei uns am 10. Oktober. Und bevor dieser Film jetzt überhaupt in die Kinos gekommen ist, gab es eine wahnsinnige Shitstorm-Welle, weil viele, viele Leute sagen, wie könnte man denn einen Film feiern oder überhaupt in die Kinos bringen, der quasi die Geschichte eines Mannes erzählt, weil das ist die Origin-Geschichte von Joker, ist die von Arthur Fleck, gespielt von Joaquin Phoenix, der, weil er im Leben ganz viele Rückschläge bekommt, zum Killer wird. Und das ist für viele ein Indiz dafür, dass es wie, also ich hatte tatsächlich sogar das IndieWire, eines der größten US-Magazine, schrieb, das wirkt wie ein Insel-Handbuch, beziehungsweise ja, ein Insel-Training-Manual. Insel, falls ihr nicht wisst, ist so ein, so ein Gesammelbegriff für junge weiße Männer, die. Ja, die quasi keinen Sex haben, weil sie das hätte man denn früher gesagt, so Kellerkinder? Also so ja, Kellerkinder ist ja falsch, weil ich glaube, es geht da auch um so diese toxische Männlichkeit. Sprich, es geht darum, dass das junge Männer sind, die im Internet Stress machen. Neckbeards? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, ganz viele haben jetzt haben so eine toxische Message auch ausgemacht. Es gab einen Post, der sich stark geteilt hat, und den kann ich ja mal vorlesen, zumindest in Teilen. Der lautet so: Why the Joker Movie is problematic. Ich möchte keinen Film sehen, in dem mir gezeigt wird, welches Trauma den Joker wahnsinnig gemacht wird. Ich möchte keinen Film sehen, in dem ein Mann, der eigentlich nichts Böses will, aber trotzdem instabil ist, so lange gehänselt wird, bis er zum Massenmörder wird. Und ich will keinen Film sehen, in dem ein Mann von Frauen abgewiesen wird, als Entschuldigung dafür, dass er sie später missbrauchen kann. Es geht ihr also quasi hauptsächlich darum, dass das Joker oder beziehungsweise die Person dahinter eben genau in dieses Profilbild, wie viele das auch so sagen, Gamer, ja, die im Internet missverstanden sind. Bitte sag mir nicht, dass der Joker in dem Film irgendwie erstmal Fortnite spielt. Nee. Und dass, weil ihn keine Frau daten möchte, dass er dann zum Massenvergewaltiger wird. Ich habe den Joker tatsächlich nicht massenvergewaltigen sehen in den Comics. Und im Film ist es tatsächlich zwar so, dass es ist auch so ein bisschen so Rejection, also Abweisung, viel damit zu tun hat. Aber der Film ist, wenn man ihn dann gesehen hat, oder das ist das Gegenargument vieler Leute, dass sie sagen, dieser Film ist noch nicht mal angelaufen. Und ihr wisst jetzt schon, dass er den amerikanischen oder generell, dass er die Leute destabilisieren wird. Also es ging jetzt so weit, dass sogar die Angehörigen eines Massenshootings. Ja, aber das ist ja nochmal spezifisch, weil das Aurora-Shooting ist ja tatsächlich während einer Batman-Vorführung passiert. Da ist damals jemand ins Kino gelaufen und hat bei der Vorführung von dem Batman-Film mehrere Leute getötet. Im Hollywood Reporter, ist auch so ein Magazin, schrieb dann eine Reporterin in ihrer Kritik: My worry is that one person who may be out there and who knows if it is just one, who is on the edge, who is wanting to be a mass shooter, may be encouraged by this movie. Sprich, auch hier wieder so diese Argumentation, die bei Videospielen ja normalerweise immer genutzt wird. Jemand, der dabei ist, ein Massenmörder zu werden und sich gerade noch so zurückhalten kann, könnte durch diesen Film stimuliert werden. Es ist eine Frage, die tatsächlich, ich finde, das ist eine Frage, die nicht an Joaquin Phoenix oder Warner Brothers ist, sie zu beantworten. Es gab ja tatsächlich diese Woche einen Fall, vielleicht hast du das mitbekommen, Joaquin Phoenix wurde in einem Interview gefragt, was er denn davon hält, von diesen Vorwürfen. Und Joaquin Phoenix soll wohl aufgestanden und rausgelaufen sein aus dem Interview. Das hat der Promo für diesen Film jetzt nicht unbedingt geholfen, weil, also er ist wohl nach, ich glaube, sie schreiben sogar nach mehrminütigen Überredungskünsten der PR-Leute, ist er wohl wieder reingekommen und entschuldigte sich und meinte, er wusste einfach nicht, wie er antworten soll, weil er diese Frage, die hat er sich noch gar nicht gestellt, ob das denn tatsächlich so gesehen werden könnte. Und ich finde es falsch, diese Frage von so jemandem, der ja wirklich als Schauspieler einfach so seine spezielle Kunst ausübt, beantworten lassen zu müssen. Weil das ist eine gesellschaftliche Frage, das ist vielleicht auch eine Frage der Wissenschaft, die dann auch mit anderen Erkenntnissen hantieren muss. Aber zu sagen, irgendeine Sache könnte möglicherweise irgendetwas anderes auslösen und deswegen fangen wir vorher an, die Dinge zumindest niederzuschreien, wenn nicht sogar zu verbieten, finde ich ganz falsch. Also ich finde schon, dass das Rücksichtsnahme oder zu gucken, machen wir jetzt hier gerade irgendwas, was irgendwie dafür sorgen könnte, dass irgendwas Schlimmes passiert. Das ist eine Sache, die kann man sich Gedanken machen. Nur das Problem ist ja. Ich finde also, auch Rücksichtsnahme, dass man nach 9/11 sagt, man macht jetzt nicht unbedingt einen Terroristenfilm, wo Flugzeuge irgendwo reinfliegen. Das ist Rücksichtnahme, beziehungsweise man nimmt etwas Aktuelles und setzt es in den Kontext. Aber also ich habe den Film ja jetzt auch noch nicht gesehen und ich weiß nicht, wie sehr es dargestellt wird, als wäre einfach nur ein armer Typ, der sich einfach das zurückholt, was ihm die böse, böse Welt irgendwie gegeben hat. Aber so ist es. Also im Film ist es anders dargestellt, das kann ich sagen. Also er ist dafür ist das, der Film zeichnet ein sehr komplexes Bild und eines, das definitiv auch mit anderen Dingen zu tun hat. Also es ist nicht so, dass jemand sagt, du bist blöd, und nach dem dritten Mal, du bist blöd, nimmt eine Waffe und schießt den und alle sagen, boah, aber das ist auch cool. Ist so eine Debatte, wo ich mir sehr unsicher bin, ob die in Deutschland jemals stattfinden würde, weil lustigerweise wird halt die Debatte in den USA geführt von wegen so, Noch ein Mass-Shooting können wir nicht gebrauchen. Genau, wir haben hier kein Sozialsystem, irgendein Support-System, was irgendwie Leute mit mentalen Problemen irgendwie auffangen kann. Wir haben richtig viele Waffen. Ist der Film wirklich eine gute Idee? So, wenn du aber sagst, okay, wir haben tatsächlich ein gutes Support-System, wo Leute sich Hilfe holen können und wir haben keine Waffen, ist die Frage, ist es dann nicht eher einfach nur Kunst? So, wo muss man sich dann drüber Gedanken machen? Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass die USA, anstatt darüber zu diskutieren, so, ja, sollten wir vielleicht nicht so viele Waffen haben, lieber drüber reden, so, sollten wir nicht lieber Filme haben, die Leute mit den Waffen triggern könnten, dass sie die da auch benutzen? Nee, die aktuellste Entwicklung ist, das war heute eine Meldung, dass Polizisten in die ersten Vorführungen des Films abgestellt werden. Das ist, also da habe ich, glaube ich, ist jetzt mittlerweile schon die Grenze zur PR überschritten, weil ich kann mir gut vorstellen, dass irgendein gewiefter PR-Mann gesagt hat, komm, lass uns Promo machen, indem wir solche Geschichten streuen, weil das klingt so dämlich, das kann nicht ernst und sein. Ich glaube, dass sozusagen ist, das ist dann so ein Punkt, wo ich mir nicht mehr sicher bin, ob sie damit nicht genau das Gegenteil, die Geister also rufen, die sie eigentlich damit gerade nicht abstoßen wollen, weil nämlich das sagen, glaub dadurch, ich glaube, ich kann es nicht. Dadurch, dass nur darüber diskutiert wird, wie krass dieser Film Leute zu potenziellen Terroristen machen kann, sorgt es ja dafür, dass vielleicht genau diese Leute sich zu dem Film hingezogen fühlen. Ich würde ja normalerweise sagen, Polizist im Kino muss da reingehen. Ich würde ja normalerweise sagen, dass in den USA gar nicht so viele Leute sitzen, die da quasi nur darauf warten, als Massenmörder aktiviert zu werden von irgendwas. Aber tatsächlich ist es ja so, dass da drüben alle zwei Wochen irgendein Scheiß passiert. Hier hierzulande oder auch in weiten Teilen der Welt ist das überhaupt nicht der Fall. Und auch da sieht man, dass die Probleme ganz woanders liegen und dass sie sicherlich nicht, also was so eine Begünstigung angeht, ich will das so einem Medium nicht absprechen. Also auch bei Videospielen kann ich nicht als Laie nicht ausschließen, dass es nicht irgendetwas. Ich glaube, das kann ein Auslöser sein. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, aber es kann ein Auslöser sein, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass man sich als kreative Person darüber Gedanken machen kann, okay, was kann das Produkt, was ich mache, bei den Leuten, die es am Ende konsumieren, auslösen? Und dann vielleicht irgendwie zu sagen, okay, ändere ich es dann ab? Oder aber warne ich irgendwie davor? Gibt es irgendwie eine Triggerwarnung oder was weiß ich? Aber am Ende des Tages ist es so eine skurrile Diskussion, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, hört sich irgendwie ein bisschen überzogen an, weil man weiß halt noch nicht genau, ob man am Ende das Gefühl bekommt. Es gibt, und das kann ich insofern verraten, weil die Trailer das schon machen. Er sagt im Trailer ja schon die Worte, ich hatte immer das Gefühl, ich werde nicht gesehen, aber jetzt ist es so. Okay, ja. Und also der Kontext dazu ist klar, er wird jetzt gesehen, weil er Dinge tut, die asozial sind, antisozial, die eben auch als illegal gelten. Und deshalb gibt es Leute, die dann da drüben sagen, ach, guck an, das ist ja genau die falsche Message für Leute, die sowas wollen und vielleicht eben genau auf der Schwelle sitzen, wie die Hollywood-Reporterin schreibt. Aber wie gesagt, also ich finde, dann versagen vielleicht andere Systeme. Ich will nicht einfach sagen. Ja, aber dann ist halt die Frage, wenn du schon weißt, dass die Systeme versagen, ist es dann eine gute Idee, das zu machen? Das ist vielleicht die Frage, die man sich stellen sollte. Sagen, okay, also in einem Vakuum, wo halt alles okay ist, klar, keine Frage, ist voll okay. Aber wenn du weißt, in dem Land geht das die ganze Zeit ab, ist es dann eine gute Idee zu sagen, okay, jetzt bringen wir sowas raus, was das vielleicht auslösen könnte? Schwierige Frage. Ja, das können die Leute beantworten. Wir spielen das zurück an die Community. Ja, vielleicht können wir nächste Woche in der letzten Folge vor der Show in Berlin und in Wien, diese beiden Sachen, also nächste Woche habt ihr dann das letzte Mal vorher die Möglichkeit, Karten dafür zu holen. Und dann können wir ja mal, auf der Show können wir ja zum Glück euer Feedback direkt erfragen, aber vielleicht postet ihr uns auf Twitter oder auch im Reddit-Forum gerne mal eure Ansicht, gerne unter dem Podcast-Tweet einfach eure Meinung schreiben, wie seht ihr das denn? Oder auf Reddit. Ich gebe mich jetzt. Geh mal husten. Ich passe schon gar nicht mehr auf, weil ich so husten muss. Mach's gut. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.